Oden, drittes Buch, 1-3. Von Epoden und Oden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Epoden und Oden von Horaz, übersetzt von Johann Heinrich Voss. Oden, drittes Buch, 1-3. 1. Die eitle Größe. Verhaßte Meng, Unheiliger, fern hinweg, seid still in Andacht. Lieder, wie nie zuvor ertönten, sing ich, Musenpriester, blühenden Knaben zugleich und Jungfraun. Der Herrscher, furchtbar eigenem Völkerschwarm, Obherrscher selbst, auch bändiget Jupiter, der, durch Gigantensturz verherrlicht, alles mit heiligem Wink erschüttert. Sei, dass ein Mann, wo räumiger ordene Weinbäum in Äckern, dieser von älterem Stamm absteig, um Ehrenamt zum Marsfeld, dieser an Ruhm und erhöht an Sitten wetteifre, jenem größere Folgerschar Anhang. In gleicher Satzung verlost der Zwang des hohen Schicksal und des Niedern. Alle bewege dem Raum die Urne. Wem schrecklich blinkend auf das verruchte Haupt ein Schwert herabhängt, nie wird sikulischer Festschmaus ihm Wohlgeschmack erkünsteln. Vogelgesang und Zither ihm nimmer den Schlaf zurückziehen. Ruhiger Schlaf verschmäht die niedre Wohnung ländlicher Männer nicht vornehm und grün umwölbtes Ufer oder ein Tempel umweht vom Westhauch. Wer, was genug ist, dieses allein verlangt, den störet niemals tobender Meertumult, niemals, wann ungestüm Arcturus sinkt mit Orkan und sich hebt das Böcklein. Auch nie der Weinhöhn schmetternder Hagelschlag und Trug des Feldes, wo den Erguss der Baum nun schuldigt, nun den Landversänger Sirius, nun den gestrengen Winter. Geengt erkennen Fische die Meeresflut von eingeworfen Dämmungen. Weit umschart senkt Felsenblöck hinab der Werkmann samt dem Gesind, und der stolze Eigner das Land beekelnd. Aber die Furcht und Angst steigt nach, wohin der Eigener. Nimmer weicht vom ehernen Orlogsschiff, es sitzet hinter dem Reiter auch schwarz die Sorge. Wenn kranken Sinn nicht phrygischer Marmor denn, nicht mehr als sternhell schimmernder Purpure Gebrauch besänftigt, noch Falernerreb und Achämenes edles Kostüm. Warum beneidenswürdige Pfosten mir und stolz in neuem Prunke den Saal erhöhn? Warum für mein Sabiner Tätchen lästigern Goldesbesitz ertauschen? 2. Römerzucht. armuth und mangel lerne bestehn mit lust durch scharfe kriegszucht stark und gekräftiget der jüngling und muthvolle parther tummel er mit schrecklichem speer im roßkampf bedeckt vom himmel weil er in fährlichkeit furchtlos sobald aus feindlichem mauerturm des streitbaren machtgebieters gattin jenen erblickt und die reife jungfrau ach seufz ihr mund daß neuling im treffen nicht der königliche bräutigam reize den schwer angerührten leun den fortschnellt blutiger zorn durch der schlacht getümmel süß ist's und ruhmvoll sterben fürs vaterland der tod ereilet flüchtige männer auch und schonet nicht wehrloser jugend bebendes knie und verzagten rücken die tugend kennt nicht würdenverweigerung in eigner ehren stets ungeflecktem glanz nicht nimmt sie oder legt die beile unter des luftigen volks entscheidung die tugend die unwerten der sterblichkeit den himmel aufschleust geht ungewagte bahn verachtend flieht sie volksgetös und dunstige grund auf gehobnem fittig auch sicher bleibet treuer verschwiegenheit ihr lohn o nie soll wer die geheimnisse der ceres ausstreut unter einem dache mir sein noch im schwachen schifflein dem strand entwanken oft hat diespiter ruchlosen sündern redliche zugesellt nicht leicht des frevlers schritt verlassend folget mit hinkendem fuß die strafe drei des mannes wahre größe wer gutes wollend männlich beharrt im sinn kein bürger aufruhr böses verlangender kein grimmiges drohn im herrscher antlitz rückt ihm den felsigen mut noch auster des macht die abgrund hadrias wild empört noch zeus des donnerstrahlenden großer arm zerschellte hoch des äthers wölbung schreckenlos steht er umkracht von trümmern durch solchen geist hat pollux und herkules der erdumwandrer ätherpaläst erstrebt zu welchen hingelehnt augustus nektar mit purpurnen lippen trinket durch solchen würdig vater lyäus bogst du deiner tiger sträubende hels ins joch zur großen fahrt so floh quirinus acherons pfuhl mit den rossen mavors nachdem im ratkreis froher olympier dies juno aussprach ilios ilios hat jener schicksalvolle richter buhlerisch frech und das weib des auslands in staub gewandelt die da laomedon bedungnen lohnes täuschte die ewigen mir und der keuschen pallas abscheu ward mit dem trügenden volk und könig nicht mehr o spartas buhlerin glänzet dein schmachvoller gast nicht hemmet des priamus meineidig haus annoch achaias streitbare macht mit dem arme hektors der krieg den götterspaltungen dehneten hat ausgetobet werde hinfort des zorns unmut zugleich und welchen trojas priesterin trug der verhaßte enkel geschenkt dem marvors wandele jener nun zur lichten wohnung koste den nektarsaft und ruh ich duld es mitgezählt unter der wonnigen schar der götter weil langer meerflut brandungen ilios von roma trennen sein die verbannten sonst ringsum in herrschermacht beseligt weil noch auf priamos grab und paris das rind einhertrabt und ungestraft das wild die säugling einhüllt stehe das kapitol glanzreich und roma stolz der obmacht gebe gesetz dem bezwungnen meder weithin in ehrfurcht werde gehört ihr nam am fernsten erdrand dort wo die mittelflut europa trennt vom afer dort wo nilus im schwall die gefilde wässert wann ungegrabnes gold das am besten liegt im tiefsten erdschacht tapferer sie verschmäht als schnödem brauch der menschen frech mit alles entweihender hand hervorzwingt wo je des weltrunds grenzen ihr widerstehn sie komm und siege froh den bezirk zu schaun den ungezähmte glut den kalter nebel durchtobt und des taus getröpfel doch so bedingt sei romulus tapfrem volk dies los geweissagt daß sie der ahnen nicht zu eingedenk voll selbstvertrauens wieder erbaun die zerstörte troja verjüngt sich troja schnell mit entsetzlicher vorschau der vögel kehret verderb und graus selbst führ ich dann die siegerscharen ich die gemahlin des zeus und schwester ob dreimal aufsteig eherner mauern trotz durch kraft des phöbus dreimal zertrümmere sie mein argeier dreimal klage kinder und mann die gefangne gattin nicht solches ziemet scherzendem saitenspiel was muse sinnst du end o vermessene zu reden was vor göttern tönt und großes in kleinem gesang zu schmälern Ende von Oden, drittes Buch, 1-3.